Die Entscheidung des Verfassungsschutzes war mit Spannung erwartet worden. Und Thomas Haldenwang verkündete sie am Nachmittag in Berlin so. Erstens, die Gesamtpartei AfD wird als Prüffall bearbeitet. Zweitens, die junge Alternative wird zum Verdachtsfall erklärt. Drittens, die Sammlungsbewegung innerhalb der AfD, der Flügel, wird zum Verdachtsfall erklärt, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in Berlin. Prüffall heißt, dass der Verfassungsschutz systematisch offene Quellen, zum Beispiel Reden bei Parteiveranstaltungen, sammelt und auswertet. Nachrichtendienstliche Mittel wie V-Leute oder Telefonüberwachung dürfen nicht zum Einsatz kommen. Ausschlaggebend war, so Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Dies betrifft sowohl völkisch-nationalistische wie auch muslimfeindliche und andere fremden- und minderheitenfeindliche Aussagen. Die junge Alternative und der nationalkonservative Flügel, die als Verdachtsfälle eingestuft wurden, sind nun Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes. Bei ihnen dürfen auch nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kommen und personenbezogene Daten gespeichert werden. Bei ihnen gibt es gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass extremistische Bestrebungen vorliegen. Als Beispiel nannte Haldenwang den sogenannten Deutschlandplan der jungen Alternative. Nur wenige Minuten nach dem Verfassungsschutz äußerte sich AfD-Co-Parteichef Alexander Gauland. Es ist völlig klar, wir halten diese Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes für falsch. Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen und sind der Meinung, dass ein gewisses gesellschaftliches Klima, ein gewisser politischer Druck natürlich zu so etwas geführt hat. Dem widersprach Innenminister Horst Seehofer, CSU. Er begrüße die Entscheidung des ihm unterstehenden Verfassungsschutzes, betonte aber: Ich halte diese Entscheidung für plausibel. Deshalb hat das Bundesamt für Verfassungsschutz meine Unterstützung in dieser Haltung, wenngleich es keine politische Entscheidung ist, sondern eine fachliche. Über 1000 Seiten offen zugängliches Material hatten die Landesämter für Verfassungsschutz dem Bundesamt zugearbeitet. Wie lange die AfD ein Prüffall sein wird, also wann der Verfassungsschutz entscheidet, ob und wie die AfD möglicherweise zu einem Beobachtungsobjekt wird, ist nicht klar. Dass die AfD in den vergangenen Monaten nach einem eigens erstellten Gutachten des Juristen Dietrich Mooswijk sich selbst um gemäßigte Töne und konsequentere Anwendung von Parteiausschlussverfahren gegen zu radikale Mitglieder bemüht hatte, stand zwar auf der Positivliste, habe aber das Urteil nicht ändern können. Haldenwang verwies in Berlin aber auch darauf, dass die Feinde der AfD ebenso im Fokus stehen. Die AfD ist unter den Parteien derzeit der erste Klasse-Gegner und somit Hauptobjekt der Straftaten gewaltorientierter Linksextremisten. Vorfälle in den letzten Monaten hätten dies gezeigt. Reaktionen kamen aus den anderen Bundestagsfraktionen. Grundsätzliche Zustimmung gab es bei CDU und SPD. Gemischte Töne dagegen bei Grünen, Linken und der FDP. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, dass von dieser Partei und ihren Vernetzungen eine Gefahr, ein Gefahrenpotenzial ausgehen kann. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich innerhalb der AfD auch Rechtsextreme und andere Finsterlinge tummeln. Dafür braucht man aber keinen Verfassungsschutz. Sollte auch aus meiner Sicht nicht enthusiastisch begrüßt werden. Das ist eine rein fachliche Entscheidung und die nehmen wir nüchtern zur Kenntnis. Stattdessen müsse man die AfD politisch stellen, zum Beispiel durch das fehlende Rentenkonzept, so Lindner.